und schon so viel Kies. Bisher heute Morgen fette Beute, dafür waren die letzten Wochen mies. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Heute kommen mal Leute, zwar beim Entern einen kleinen Spieß, dafür aber später haben wir Bräute. Bisher waren die letzten Wochen mies. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Beute, 11.30 Uhr und schon so viel Kies. Bisher heute Morgen fette Beute, dafür waren die letzten Wochen mies. Ausgerechnet heute kommen mal Leute, zwar beim Entern einen kleinen Spieß, dafür aber später haben wir Bräute. Bisher waren die letzten Wochen mies. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. Backbord die Möwen, Steuerbord die Löwen. That should...